Radio 100.000. Die freie Stimme der 100.000 Studentinnen. Täglich um 18.45 Uhr. Radio 100.000. 100.000 öğrencinin özgür sesi. Radio 100.000. La voz libre de 100.000 estudiantes. Hallo Leute, seid gegrüßt zu der dritten Sendung von Radio 100.000. Wir haben heute einen Beitrag von ausländischen Studis und anschließend ein Interview von Schweizer Studentinnen und Studenten aus Bern. Und natürlich aktuelle Meldungen und Termine. So, die heutige Urabstimmung von Radio 100.000 hat ergeben. 100% für Streik. Wir senden weiter. Heute mit einem Situationsbericht von der TFH, einem Beitrag des Osteuropa-Instituts und aktuellen Meldungen. Diese Sendung ist all denen gewidmet, die immer noch oder schon wieder in den Unis sind. Hallo, sagt Radio 100.000 aus dem kerzengeschmückten Sendestudio. Radio 100.000, hallo? Hallo, hier ist Georgie Turner und ich wünsche mir von Ton, Steine, Sterben keine Macht für niemand und grüße damit das Abgeordnetenhaus. Und heute kein Plattenwitz zum Anfang, also nicht Plattenwitz, sondern Plattenwitz. Heute nicht. Hallo. Noch ein Termin in eigener Sache. Radio 100.000 macht morgen für alle Interessierten eine noch öffentlichere Redaktionssitzung. Um das Programm zu optimieren, wünschen wir uns eine zahlreiche Beteiligung. Also dann bis morgen um 19.30 Uhr im Telefunkenhaus der TU, Raum 1114. Tschüss, bis morgen. Wer uns jetzt zum Bier einladen will, hat noch genau 5 Sekunden Zeit, hier anzurufen. Ciao, das war's für heute. Es ist circa 19 Uhr, unsere Sendezeit ist leider abgelaufen. Ciao, ciao, bis morgen. Der radiophone Auftakt zum Jahr 2 des Studiestreiks ist hiermit zu Ende. Morgen geht's weiter. Hoffentlich auch mit unserem goldigen Tontechniker Michael Moon. Und Leute, ruft keinesfalls bei Radio 100 an, die schmeißen uns sonst raus, sondern bei uns. Die Nummer 314-252-78. Und hier noch ein paar nackte Tatsachen. Wir begingen hier und heute unsere letzte Sendung in dieser Form. Aber das ist nicht der Untergang. Das belegt auch die Tatsache, dass hier momentan die halbe TU respektive KW-Institut anwesend ist. Freude! Wir steigen um auf eine einstündige Sendung, einmal im Monat. Die erste Anfang März, der Termin wird über Radio 100 in den Unis zu erfahren sein. Die Themen sind selbstverständlich weiterhin Streikpolitik, Frauenpolitik an den Unis, Uni und Gesellschaft, kritische Beleuchtung von Wissenschaft und Forschung und Hintergründe, Intrigen, Utopien. Ja, also wir hauen dann in einem Monat etwa wieder rein und jetzt betrinken wir uns ganz kräftig. Tschüss.